بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد Der Unterricht auf Arabisch und Deutsch. Und zuletzt, Barakallahu Fikum, waren wir bei Kapitel 91. Kapitel 91. Babul Wa'zi wal-Aqtisadi fih. Wasalna ila Hadith Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami radiyallahu anhu qal bainama ana usalli ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثقل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهاني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم رواه مسلم. إذن بارك الله فيكم. هذا الحديث حديث عظيم وفيه حسن التعليم والرفق بالإنسان الذي ما عنده علم في قضايا كثيرة. هذا معاوية ابن الحكم رضي الله عليه يشمت عاطسا في الصلاة وينظر إليه الناس ويتكلم في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما انتهى من صلاته حتى بارك الله فيكم انتهى من صلاته فنظر إليه، لا ضربه ولا شتمه، وإنما قال له هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا فيه الموعظة، والموعظة تكون للتعليم ولإرشاد الناس للخير. إذن التعليم إرشاد الناس إلى الخير، الرفق في الدعوة وفي التعليم، وكذلك بارك الله فيكم زيادة العلم في مثل هذه القضايا. فلما قال له إن قوم حديث وعد بجاهلية، يعني نحن دخلنا الإسلام منذ قليل وفي رجال يأتون الكهان، الكاهن هو الذي يزعم أنه يعلم الغيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتي، وانتبهوا بارك الله فيكم، من أتى كاهنا فلا تقبل له 40 صلاة، ومن أتى كاهنا 40 يوما ما يقبل له صلاة، ومن أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام. أما الذي يأتي لكاهن حتى يمتحنه ويبين كذبه أمام الناس فهذا لا بأس به. وأما بالنسبة للتطير، التطير هو شيء يجده الإنسان يتشاءم منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يصدنهم، يعني لا يصدنهم عن أعمالهم حتى ولو وجدوا ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. معاوية ابن الحكم السلمي رضوان الله عليه اتسيلت قلت ايش اين مال من دم قزنطن الله صلى الله عليه وسلم بيتته مستعانة دا بيت دن نيسن بو غافن ايش تسوئيم يرحمك الله زاكته دا غاف ميا علي ارغليش بلك تسو und ich wusste nicht was denn los sei also fragte ich was schaut ihr mich dann so an daraufhin begannen sie mit den Händen gegen ihre Schenkel zu schlagen. Als ich bemerkte, dass sie mich zum Schweigen bringen wollten, wurde ich still. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Gebet beendet hatte, kam dieser Vorfall zur Sprache: Mögen meine Eltern dem Propheten geopfert werden. Ich habe keinen besseren Lehrer vor ihm oder nach ihm gesehen, der besser gewesen wäre als er. Bei Allah, er hat mich weder zur Rede gestellt, noch geschlagen, noch geschimpft. Er sagte, beim Gebet sollte kein Gerede zu hören sein. Alles ist Lobpreis und Verherrlichung Allahs und Koranrezitation. Er sagte, O Gesandter Allahs, ich habe erst vor kurzem die Zeit der Unwissenheit vor dem Islam verlassen und Allah hat uns den Islam geschickt. Aber es gibt noch Leute unter uns, die Wahrsager besuchen. Er sagte, geh nicht zu ihnen. Da sagte ich, einige von uns sind noch abergläubig. Er sagte, das finden sie nur in ihren Herzen. Doch es wird sie nicht hindern. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Natürlich die letzten Sätze, was er gemacht hat, das sind nicht so ganz auf jeden Fall. Unser Thema ist sowieso, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, dass dieser Kapitel ist es Maß halten beim Predigen. Wenn man mit den Leuten redet, wenn man zum Islam aufruft, da sollte man Weisheit haben, da sollte man nicht so viel das machen, da sollte man wissen, wie man mit den Leuten redet. Und der Lehrer, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zeigt uns in diesem Hadith, wie man mit den Unwissenden umgeht, die, wenn sie auch Fehler begehen im Gebet. Und zwar Muawiyah wusste nicht, dass man nicht reden darf während des Gebetes. Eine Person, die Person musste niesen und Muawiyah sagte ihm, Yirhamkal. Die Leute haben ihn angeschaut, was machst du? Er sagt, Wathuk la yamma, das wird meine Mutter verliere mich. Warum guckt ihr mich so an? Dann haben sie angefangen, so zu schlagen. So, schweig! Dann hat er nicht mehr gesprochen. Der Prophet sallam hat das Gebet zu Ende geführt. Und dann, er hat ihn angeschaut. Er sagte, er hat mich nicht beschimpft, er hat mich nicht geschlagen, er hat mich nicht getadelt. Er hat mir keinen Vorwurf gemacht. Sondern er sagte, das Gebet ist nicht dafür, da damit man Gerede von den Leuten drin hat, sondern das ist, dass man Subhanallah, Allahu Akbar, dass man Koran liest, das ist das Gebet. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass dieser Mann nicht weiß, er hat ihm beigebracht, was richtig ist. Und daraufhin, Muawiyah traute sich dann, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, einige Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, er sagte ihm, wir sind neu im Islam. Es gibt Leute, die zu Wahrsager gehen. Wahrsager sind diese Leute, die behaupten, dass sie das Verborgene kennen und aufpassen. Wer zu einem Wahrsager geht, wird von ihm 40 Tage Gebet nicht angenommen. Und wenn man zu einem Wahrsager geht und er bestätigt ihn, dann ist, hat man Kufr begangen. Aber wenn man zu einem Wahrsager geht, dann wird man diese Wahrsage bloßstellt, dann ist es kein Problem. dann barakallahu fikum, er sagte, yatatayyarun. Ja, ta, tayyarun. Was bedeutet yatatayyarun? Das kommt von tayyir. Tayyir, das wird Vogel. Das hat mit schlechtes Omen zu tun. Oder Zeichen. Die Leute früher, wir haben das durch die Vögel gehabt, die Araber. Wenn die Vögel in eine Richtung fliegen, da sagt man, heute ist gut, dann mach. Wenn in eine andere Richtung, heute ist schlecht, mach das nicht. Und deshalb, die haben immer dieses schlechtes Omen und schlechtes, sage ich jetzt, schlechte Gedanken. Der sagte, es gibt Leute, die sowas haben. Der Professor Hussein sagte, das ist etwas, was sie eingeflüstert werden. Deshalb, die sollen weitermachen und nicht, dass diese Triara sie davon abhält. Deshalb, dass man pessimistisch wird oder dass man dieses schlechtes Omen hat und so, es ist falsch in unserer Religion und man darf das nicht machen. Und schaut mal, subhanallah, der Prophet hat ihm mehr beigebracht, als was er wollte. وعن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون وذكر الحديث وقد سبق بكماله. بارك الله فيكم. هذا الحديث تكلمنا عليه فما في حاجة نرجع ونعيده أكثر من مرة. تكلمنا عليه حديث العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باتباع السنة باتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو سبيل النجاة. والنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وموعظة بليغة. بارك الله فيكم. حديث زيبن هندت زيبن ist schon wiederholt bei 702. Es war Hadith al-Arbad, der sagte, der Prophet sallam ermahnte uns, eine Ermahnung, dass unsere Herzen weich waren und unsere Augen weinten. Dann haben wir gesagt, oh Gesandte Allahs, das ist eine Abschiedsrede. Befehle uns, der Prophet sallam hat ihm Befehle gegeben. Diese Überlieferung haben wir schon gehabt. Da brauchen wir nicht nochmal nachzuholen, barakallahu fikum, oder zu wiederholen. Das belegt auch, dass man zu Allah aufruft, dass man, wenn man die Leute ermahnt, sollte man richtig das machen, dass die Leute das spüren und selber, barakallahu fikum, sollte man auch so sein wie der Prophet sallallahu عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضحكة حتى ترى منه لهواته إنما كان يتبسم. متفق عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الوقار والسكينة من خصال المؤمن. والوقار هيئة يتصف بها العبد يكون وقورا أي محترم يحترمه الآخرون وهو يحترم الآخر. السكينة هي عدم الحركة الكثيرة وعدم الطيش بل يكون قلبه مستقرا ساكنا في جوارحه ما يقوم بالحرام. طبعا الوقار والسكينة وصفان للمؤمنين. وضد الوقار والسكينة العجلة والقيل والقال وكثرة السؤال إلى غير ذلك. فذاك استشهد المؤلف بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبوا الجاهلون قالوا سلام. يعني قالوا قولا يسلمون به من شرهم. ليس المعنى أنه خطبهم الجاهلون ما يقول لهم السلام عليكم لا، وإنما بارك الله فيك أنهم هؤلاء عباد الرحمن فيهم صفات عظيمة منها صفة الوقار و السكينة والصبر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. لذلك قالت عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستجمع قط ضاحكا تبدو منه لهواته، إنما كان يضحك ولا يقهقه، صلوات ربي وسلامه عليه. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. كابيتال Zwei und neunzig, Würde und Ruhe. Würde und Ruhe. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala spricht sinngemäß übersetzt: Und die Diener des Allbarmherzigen sind jene, die sanftmütig auf Erden einhergehen. Und wenn die Unwissenden sie ansprechen, sagen sie: Bewahre, nicht Friede. Salam hier bedeutet bewahren. Und zwar, barakallahu fikum, das geht hier um diese Art, dass du respektvoll bist und dass die Leute dich respektieren und du hast Ruhe. Du bist nicht von den Leuten, die überhaupt keine Ruhe haben, weil in Ruhe liegt die Kraft und da sollte man auch, barakallahu fikum, ruhig denken. Und zwar, das geht hier in diesem Kapitel natürlich um dieses Thema, dass der Muslim Eigenschaften hat, und zwar, dass der Muslim nicht einer voreilig ist oder übereilig ist, dass der Muslim Geduld zeigt, dass der Muslim fragt, bevor der Muslim etwas macht. Und diese Dinge Allahs, die Allah fürchten, die den Islam recht praktizieren und so weiter, wenn Unwissende, wenn schlechte Leute, unwissende Leute mit ihnen etwas anfangen wollen, Probleme und so was, die machen das nicht. Also sie werden viel reden, da sagen sie: Möge Allah uns bewahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und die halten sich natürlich an die Regeln des Islam. Und das ist wichtig, barakallahu fikum, jazakumullah khair, dass man weiß, wenn ein Jahl mit dir redet, das heißt nicht, dass du ihm sagst, Salam alaikum, sondern, wenn ein Unwissender oder wenn ein Krimineller oder eine schlechte Person dich wörtlich angreift, dann hast du die Möglichkeit zu sagen, möge Allah uns bewahren. Manche denken, der beschimpft dich, du sagst ihm, Salam alaikum. Nein, das geht hier nicht um Salam alaikum, sondern es geht um bewahren. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Dann kommt die Überlieferung von Aisha radhiyallahu anha. Sie sagte: Niemals sah ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam übertrieben laut lachen, so dass man sein Gaumenzipfelchen sehen konnte. Er pflegte einfach nur zu lächeln. Der Prophet hat immer gelächelt. Der hat nicht die Leute bekämpft oder mit den Leuten hatte zu den Leuten hatte nicht Salat Rabbi wa Salamu alayhi schlecht gesprochen. Auch als er Nasiha gemacht hat, wenn jemand auch Fehler gemacht hat, dann hat der Prophet sallam mit ihm mit Würde und mit Ruhe gesprochen. Und Aisha sagte: Ich habe niemals den Propheten sallam gesehen, dass er seinen Mund voll gemacht hat, indem er gelacht hat. Der hat das nicht gemacht, Salat Rabbi wa Salamu alayhi. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat niemals schlechte Wörter benutzt und er hat nicht Schlechtes gesagt. Und wenn seine Gefährten gelacht haben, dann hat er gelächelt, Salawatu Rabbi wa Salamu alayhi. Und das gehört nochmal dazu, Barakallahu fikum, was hier gesagt wird. Ich denke, zwei Kapitel sind gut. Barakallahu fikum. Wir möchten nicht übertreiben, damit man diese Hadithe lernen kann. Heute ist wie viel Tag? 13.05.3003. Habt ihr Fragen mitgeschrieben? Ja. Ich habe 2 Fragen. Für den Planeten Dionysen, beide gelegt. Die anderen Körper, die haben auf ihrer Hand, auf ihrem Oberschenkel geschrieben. Ich habe gehört, Männer sollten, wenn sie etwas damit gewählt wird, Hammer sein und Frauen klatschen. Man versteht von dieser Überlieferung, dass eventuell das nicht bekannt war, was man später macht bezüglich Subhanallah und so weiter. Und deshalb, das war in einer Zeit, dass bestimmte Themen nicht herabgesandt worden waren. Und er hat Fehler gemacht und der Prophet hat ihm nur beigebracht, wie er das richtig macht. Er hat ihm keinen Vorwurf gemacht, Salawat Rabbi wa Salamu alayhi. Na. Wir haben die Frage, haben wir danach geguckt, ja. Das ist eine gute Frage, und zwar der Bruder sagt, ja, normalerweise sollte man den Gebetsplatz anschauen oder wo der Stern sein wird, aber die Sahaba haben ihn angeschaut und die haben auch auf Oberschenkel geschlagen. Ja, das ist Ausnahme. Und das ist auch, dass man nicht genau gewusst hat, dass man das nicht machen sollte. Kann man im Gebet nicht sagen, wer dann selber so sagen, Alhamdulillah, oder nicht dann? Wenn du im Gebet liest, dann sagst du Alhamdulillah, aber du brauchst nicht laut zu sagen. Das ist kein Problem. Weil wäre das falsch, hätte der Prophet der Person sagen müssen, der Alhamdulillah gesagt hat, dass er nicht da. Und der Prophet hat das nicht gemacht. Salat wa Rabbi wa Salamu alayhi. خير إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ونبي الله سبحانه وتعالى ونسأل من أنيم. Am Wochenende sind wir in Nordrhein-Westfalen in Italien. Am Wochenende sind wir in Nordrhein-Westfalen, das bedeutet in Bonn, Elsdorf und so weiter. Dann Mumbai und morgen inshallah bekommt ihr den endgültigen Plan. Barakallahu fikum wa jazakum khair. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir von euch annehmen. Subhanallah, bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.